SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Endlich Freitagabend, endlich ein Wochenende. Und wie jede Woche begleite ich dich drei Stunden mit fantastischen, brandneuen und exklusiven Elektronika aus der ganzen Welt. Heute oben bringe ich dir Clubtunes, und zwar aus Brasilien. Danach reisen wir kurz nach Florida, danach nach Israel und besuchen einen DJ und Produzent aus Weißrussland, nämlich den Michael Akulich. Anfangen möchte ich die heutige Episode Mental X Electronic mit dem Namen Emerald and Revival mit einer Scheibe von Davies im Label. Kannst du dich erinnern, Davi, das ist so einer von diesen Top-Produzenten aus Kalifornien, dort wohnt er nämlich zurzeit. Und er hat ja ein eigenes Label namens Delice, und das ist MOS. Und zwar mit Noir.

von Mod ist das, und zwar mit dem Namen Baroha. Mod ist übrigens entdeckt worden, wie man jetzt nicht denken würde, irgendwie von einem Hausproduzent, nein, von einem von denen Trans-Acts überhaupt, nämlich Valve und Beyond. Die haben nämlich Mod irgendwo in Russland aufgelesen, haben sie dann gesigned auf Anjuna Deep. Und wenn dort mal ein Release hast, gerade eben auf Anjuna Deep, dann geht es relativ zügig. Hat dann weitere sehr erfolgreiche Releases gehabt, unter anderem auf Sotheby's, auf Bedrock. Und das da ist auf Kindisch rausgekommen. We'll be right back. Epsilon ist ein DJ und ein Label-Owner aus den USA und er hat ein kleines, feines Label mit dem Namen Perspective. Und sehr selten, aber wenn dann mal ein neues Release am Start schaut, dann sind es meistens irgendwie eben so ja, sehr subtile kleine Club-Hits. Wenn du sie richtig bringst, können sie eine unglaubliche Hypnose auslösen. Und ich glaube, irgendwie bei dem braucht es nicht allzu viel, das erkennt man einfach auch so. Das ist der Paul Carders, und zwar mit einem Freefall auf dem US-Label Perspective. So habe ich die heutige Episode Mental X Electronic genannt. Und beim Smart, beim Edelstein, beim Emerald sind wir auch jetzt gerade. Und eben der Mod ist das ebenfalls auf Kindisch brandneu. Long Beach Club gehört zu den coolsten Clubs weltweit. Das sage nicht nur ich, das sage ich dir alle. Und vor allem auch, ist wirklich so alljährlich, irgendwie so in der Top 10 von diversen DJ-Magazins bzw. Musikmagazins. Und der Long Beach Club, der hat natürlich in Brasilien im Winter vor allem die absolute Peak, wo wirklich Wochenende für Wochenende so die ganz, ganz große wie der Richie Horton und Sven Bate sich Klinken in die Hand geben. Und, aber auch irgendwie so Engländer wie Sascha und Digwit und selbstverständlich natürlich auch der Hermann Cataneo spielt regelmäßig dort. Kein Wunder hat Warung Beach Club ein eigenes Label gemacht, das heisst tada, natürlich Warung. Und genau auf besagtem Label ist die neue Scheibe vom Hermann Cataneo zusammen mit Lonia rausgekommen, heisst das sind Confessions. Hintergrundinfos, Playlisten und natürlich die heutige komplette Sendung als Podcast zum Downloaden findest du auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich findest du den Podcast auch auf iTunes und das alles for free. Yeah! Schönes Wochenende! Juhu! Nothing around us. Nothing around us. No time, no space, no lies. Nothing around us. Nothing around us. No time, no space, no lies. Nothing around us. This is Massive. Nothing around us. unwirklich wie ein Track von der Raspar gehört. Der Raspar ist ja eigentlich ein Trance-Produzent. Nur hin und wieder macht er dann halt so kleine Rausflügel im Bereich von der House-Music. Und was dabei rauskommt, das wird halt gerne und gerne mal als Deep Trance oder eben auch als Progressive House bezeichnet. Das hier ist ein John Delirious Remix. Und zwar von einem Klassiker von 1991. Ein House- und Garage-Klassiker, nämlich Let's Work. Die heutige Episode Mentalix Electronic mit dem Namen Emerald und Revival kannst du gratis downloaden, gleich nach der Sendung auf srf.ch/mentalix. Da findest du den Podcast einfach auf den Download-Button klicken und selbstverständlich auch auf der SRF-Virus-App auf dem Handy oder auf iTunes. Come on. this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Der junge Mann ist ja sowas von talentiert. Schon wieder der Raphael Cerato aus einem südfranzösischen Aix-en-Provence. Letzte Woche hatte ich ja als Featured Act von der Woche gehabt. Und diese Woche erreicht mich der Track der Form Perihelion. Unglaublich. This is Massive. frühesten 90er Jahren, wo ein Techno und House gerade frisch nach Europa übergeschwappt ist. Zuerst in England, vor allem so durch die ganze Acid House Bewegung, dann später durch Chicago und Detroit Einfluss in Deutschland und sich das Ganze entwickelt hat, hat das Ganze stellenweise ein bisschen naiv angefangen in Sachen Professionalität. Auf der anderen Seite ist aber auch wahnsinnig viel Fun dabei. Ich meine, DJ-Namen, ganz klar. Ich bin auch so ein Relikt aus den 90er Jahren. Mein Mental X würdest du heute karrieretechnisch eigentlich so nicht nennen. Alles ist natürlich extrem durchprofessionalisiert. Umso mehr Freude macht es dann, wenn du irgendwie so ein Produzent ankommt, der wirklich etwas auf dem Kasten hat und sich dann einfach Mauerhuhn nennt. Und da haben wir das Mauerhuhn, und zwar mit seinem Remix für Trouble. Spektakulär. ist SRF Virus, ich bin der Mentlix, das sind 3 Stunden Mentlix Electronic und wenn du erst jetzt gerade eingeschaltet hast, herzlich willkommen. Wir arbeiten zwar noch eine ganze Stunde zusammen, aber gerade nach der Sendung kannst du dort die verpassten 2 noch nachträglich downloaden. Das gilt natürlich für euch alle, srf.ch/mentlix. Dort gibt es den Podcast zum Gratis-Downloaden, zum Streamen auf der SRF Virus App und selbstverständlich auch auf iTunes. Die heutige Episode Mentlix Electronic habe ich genannt Emerald and a Revival. Jetzt haben wir was ziemlich Abgefahrenes vom Projekt, das heisst Black and Queer. Und der Track selber heisst Enjoyment. We'll be right back. Solo durchstarten. Der Golans Sache ist, dass mit seiner kommenden Scheibe auf Manuel, nämlich Enter. Und der Golans Sache ist vor allem so in den letzten paar Monaten bekannter geworden, weil er als Co-Produzent öfters mal mit dem Camilo San Clemente zusammenarbeitet. Und der Camilo San Clemente, Südamerikaner, super erfolgreich und wirklich ein fantastischer Sound und ein bisschen Co-Produzent offensichtlich auch. Wirklich ganz, ganz groß. Playlist kriegst du nach der Sendung auf srf.ch/mentalx. Hast du schon so ein bisschen Gedanken gemacht, was du übers Wochenende machst? Gut. Heute so beim Freitag geht man so meistens noch oder bedingt noch ruhiger an. Morgen zu oben hat sich da doch die eine oder andere Veranstaltung, wie und wo und was passiert, das erfährst du jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Filmen wir zuerst mal in Basel und zwar beim Nordstern an. Die haben morgen zu oben eine Tiny eingeladen. Wirklich sehr populäre DJ-Frau mit einer Vorliebe für richtig abgedrehte Acid House-Geschichte. Ich habe die irgendwie mal so vom halben, dreiviertel Jahr irgendwo gehört und habe es richtig, richtig geil gefunden. Tiny, morgens oben in Basel im Nordstern. Du kannst ebenfalls in Schloflos nach Aarau gehen. Dort kommst du morgens oben zu der Karotte. Der DJ Karotte gehört so zum Berlino. Super Ursprung und der macht das wirklich schon 30 Jahre musikalisch. Sehr überraschend, meistens aber im Moment ein bisschen technoid. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch Zürich. Morgen oben auf der einen Seite hat Fridas Brüxen, die haben das Vendose aus Hamburg. Und das Hive, die haben Puka Shade und Dennis Harvard.

Radiation. Die neue Scheibe von Tinox und Becker. So, wenn du jetzt fragst, wer ist das schon wieder gesehen? Klar, Tinox und Herr Becker. Mit wirklich großem Abstand so im Underground einer der populärsten deutschen Techno-Acts. Wobei sie eigentlich, oder zumindest Tinox, gar nicht in Deutschland wohnt. Der hat sie direkt nach Brasilien gezogen. Gut, der spielt so oft dort an den grossen Festivals. Und von dem her passt das auch wieder. Der Originalmix ist richtig strong, also richtig geil. Aber der Remix, den der Franzose Binary gemacht hat, der ist wirklich unglaublich. Und darum die nächste Essential Tune. so high. My body's trembling. Listen closely. What your mind keeps telling you, repeating yourself, repeating your memory. Revival, so habe ich die heutige Episode Mentalix Electronic genannt. Hintergrundinfos, Playlisten und natürlich auch der Podcast. Das alles noch vieles mehr findest du auf srf.ch/mentalix. Den Podcast kriegst du auch in einer guten Stunde auf iTunes. Einfach iTunes aufmachen, oben rechts im Kasten Mentalix eingeben und schon hast du mich abonniert, wenn du das magst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag so oben wieder einschaltest. Ab der 7, wenn ich mit live hinter den Turntables hinter Mikrofon am Moment shaken und mit dir ins Wochenende reisen. Und jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.